Hallo, Kiezbiografien, Ausgabe 16. Mein Name ist Lutz Bonneberg und ich habe mich heute verabredet mit Franz Johannes Litsch. Litsch, kurzgesprochenes I. Ja, oder lang, ja. Also Litsch. Genau, Franz Johannes Litsch, der in der Wikipedia, wenn man ihn sucht, als Franz Johannes Litsch, Buddhist angezeigt wird. Und dieses Gespräch heute soll auch eigentlich so ein bisschen sowas sein wie das, also das Motiv der Reise haben. Also und der Buddhismus wird da, denke ich, auch schon eine zentrale Rolle haben. Das heißt also, alle, die zuhören, können sich jetzt tatsächlich auf ein spirituelles Gespräch freuen. Auf jeden Fall vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir darüber zu reden. Und jetzt würde ich dir auch einfach mal, bevor ich jetzt was über dich erzähle, was ich mir aus der Wikipedia ausgedruckt habe, das liegt neben mir, ich gebe es zu, dir die Chance geben, dich selber vorzustellen und vielleicht noch das Ruder rumzureißen und zu gucken, worüber du jetzt eigentlich reden möchtest. Also du hattest ja Reisen angesprochen, das trifft eigentlich mich ziemlich gut. Erstens, weil ich viel umgezogen bin in Deutschland. Und zum anderen schon seit Kindheit gerne gereist bin und also im Geiste gereist bin und dann später in der Realität. Wobei es mich dann doch immer wieder auch in die Heimat zurückgezogen hat und diese Heimat, das ist nämlich der Schwarzwald. Also mehr Süddeutschland, zugesagt. Genau, wir sind hier in Berlin und hier habe ich auch Johannes eigentlich also auf die Lebensspanne betrachtet vor gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt. Und du lebst aber auch schon sehr lange hier in Berlin. Oder 24 Jahre, ja. 24 Jahre. Das ist also dieser Gedanke mit dir über das Reisen, also die Reise, das Motiv der Reise zu sprechen, kam tatsächlich auch aus den Zahlen, die ich halt irgendwie eruieren durfte. Mhm. Also du hattest mal erzählt, dass du ungefähr mit 17 oder so Kontakt hattest, also so eine Art Initial. Wahrnehmung, Gedanken, was dich dazu gebracht hat, für dich dieser buddhistischen Lehre zuzuwenden und das zu durchleuchten? Oder genau, also eigentlich mit 14 schon, aber dann mit 17 hat es richtig angefangen. Also da können wir gerne mal auch gucken, halt, was das da war, weil de facto haben wir jetzt 2014 bei diesem Gespräch und ich habe grob über Daumen gepeilt, du bist jetzt 50 Jahre mit diesem Thema unterwegs. Also das ist auch ist eine lange Zeit. Also ich werde diese 50 Jahre mit der Beschäftigung mit Buddhismus nicht schaffen, weil ich versterben werde vorher. Ja? Also das heißt, ich denke schon, dass du einer der, also für mich auf jeden Fall einer der längst Praktizierenden das Jahr in diesem Fall bist. Stimmt auch, Deutschen zumindest, die ich kenne. Ja, also in Berlin, nein. Es gibt noch ältere, aber in Berlin bin ich einer der längsten, ja. Und ich glaube, dass das irgendwie das dein gesamtes Leben schon auch dann halt irgendwie prägt. Auf jeden Fall, ja. Und diese Reise, also diese geprägte, diese chronologische Reise des Älterwerdens, also auch die Reise, die ja dann halt, wenn man über Buddhismus spricht, so eine spirituelle, vielleicht religiöse oder philosophische Reise ist. Mit vielen Kurven, so. Als aber auch dann halt so eine geografische Reise, die du jetzt angesprochen hattest, weil du viel umgezogen bist. So. Ich glaube, das passt alles ganz gut. Mal gucken, wo wir rauskommen jetzt mit dem Gespräch. Aber da wäre es vielleicht auch klug, dann chronologisch quasi zu gehen und du kannst gucken, wo die wichtigsten Turning Points vielleicht oder die Fähnchen sind in dieser, in diesem Werdegang, was dir als wichtig retrospektiv erscheint, die nächste Reise vorzubereiten. Ja, genau. 14 warst du und im Schwarzwald vermutlich dann. Genau, also das war zu der Zeit war es im Norden, danach sind wir dann in Südschwarzwald gezogen, aber ursprünglich geboren bin ich am Bodensee und aufgewachsen aber zuerst in Baden-Baden und dann eben im Südschwarzwald. Aber also schon da ging es ziemlich hin und her. Aber es ist alles so Südwestdeutschland. Aha. Und wann bist du da weg dann? Und aus dem Schwarzwald weg? Ja. Also ich bin dann nach Konstanz gezogen. Okay. Und dann von Konstanz dann nach Berlin. Also. Und da war ich schon mal. Ich war 1970, 71 in der Zeit, da habe ich schon mal kurze Zeit in Berlin gelebt. Und dann bin ich wieder runter und dann 91 wieder nach Berlin. 70, 71. Die Wikipedia sagt, du bist Jahrgang 45. Ja, ja, genau. Steht da übrigens drin, muss ja nicht wahr sein. Ja. Steht da drin. Das heißt, ja, auch in 71, ja, warst du ungefähr so alt wie meine Eltern. Dann halt waren, ja, als so ich ungefähr, ja, auf die Welt gekommen, ja, bin. So, das heißt, du warst ja schon erwachsen dann halt, ne? Ja, klar, ja. Also das, naja, jung, also ich war Student. Okay. Und das war genau die wilde 68er Zeit. Also ich war 67, war ich das erste Mal in Berlin. Und da warst du ja schon Buddhist. Und da war ich schon Buddhist, ja. Mhm. Das, wir springen jetzt natürlich ganz hart, aber jetzt gehe ich wieder zurück, halt irgendwie Richtung 14, Richtung 17. Ja. Und was war jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass dann halt deine Jugend tatsächlich, was ja, ich finde es relativ früh, dass sich jemand eigentlich im Teenageralter mit so einem Thema beschäftigt, weil eigentlich glaube ich, dass so ein Thema, die Leute, die ich kennengelernt habe, sind mindestens Mitte 20, weil du brauchst erstmal die ersten blauen Flecke quasi. Das Leben muss dir erstmal die ersten Schläge verpasst haben, um überhaupt Bock drauf zu haben, da was dran zu verändern. Also was ist passiert damals, dass du so früh reingerutscht bist? Ja, das hat spezielle Gründe und die hat eben auch mit der Landschaft was zu tun, weil ich bin in einer Zeit und Gegend aufgewachsen, die sehr katholisch war, unglaublich katholisch. Ja. Und für meinen Vater und seine Familie, da gab es zwei Berufe, die man als Mann ergreifen konnte. Das war entweder Pfarrer werden, das war so das Angesehenste, da waren alle Tanten, Omas und Onkel begeistert, ja. Oder das zweite war Ingenieur werden, irgendwas mit Bauen. Bauen braucht man immer und so. Und das war auch noch ganz akzeptiert. Alles andere galt schon nicht mehr so als ganz vernünftig. Sehr bodenständig. Genau. Und mein Vater und auch meine Vorfahren, da war immer das gleiche Problem. Entweder sie werden Pfarrer oder sie machen irgendwas mit Bauen. Und dementsprechend habe ich das von Kind an sozusagen eingebläut gekriegt und ich wollte eigentlich beides nicht. Und, weder Pfarrer werden. Genau, weder Pfarrer noch, sondern ich wollte Künstler werden oder Philosoph. Ja, da hast du ja was zu tun gehabt, glaube oder, ich. Oder ich wollte irgendwo in exotische Länder und wollte da irgendwelchen versunkenen, vergessenen Städte ausgraben. Oder sowas. Also irgendeine Inka-Stadt oder Archäologie. Oder Archäologie, genau. Mhm. Naja, und jetzt hatte aber mein Vater eine Schwäche, das war nämlich Bergsteigen. Das haben wir auch viel gemacht, weil wir haben an der Schweizer Grenze gewohnt. Mhm. Und, ich meine, das höchste Gebirge ist der Himalaya. Von daher war es sein größter Traum, einmal im Leben in den Himalaya. Und er hatte auch jede Menge Bücher darüber, über Himalaya, über Indien, über Tibet, über Wüste Gobi und was es da alles gibt und so. Und das waren die Bücher, die mich am meisten fasziniert haben. Ja. Schon als Kind? Schon also richtig als Kind. Ja, noch vor, ich wollte einfach weit weg, ganz weit weg, irgendwo weit weg. Und dann habe ich diese Bücher verschlungen und schon mit 12 Jahren habe ich dann gesagt, ich wandere mal nach Tibet aus. Aber das waren dann eher die Berge, also die Bücher das waren dann jetzt nicht über Religion oder was, ne? Auch, aber nicht so sehr. Es waren dann hauptsächlich Landschaft und Kultur. Und weil so, ich ja denke, dein Vater wird das nicht unbedingt interessiert haben. Also, dass da jetzt ja, schon, doch, auch. Ja, es hat ihn auch interessiert. Also, er war nicht ganz abgeneigt, aber es war natürlich Heidentum und Götzen und all das. Mhm. Ja. Irgendwelche buddhistischen Mönche nannte man damals noch Bonzen. Ja, und heute ist es der Bonzer als solcher etwas anderes. Genau. Und also es hat mich zunächst halt von der Landschaft fasziniert, dann aber zunehmend von der Kultur und dann eben auch von der Religion her, weil es war anders als der Katholizismus, obwohl dann auch wiederum ähnlich. Ja, ja, weil das ist ja dann halt der tibetische Buddhismus. Und als ich mich mit der Materie angefangen habe zu beschäftigen, musste ich erstmal verstehen, dass der tibetische Buddhismus wo der Dalai Lama auch nur das Oberhaupt von einzelnen Schulen ist. Einer Schule. Oder einer. Ne? Ja, ja. dass das halt nicht der Buddhismus per se ist. Nee, so, das heißt, das Erste, was du darüber kennengelernt hast, war sowohl das Land als auch die Kultur, als aber auch die prägende Religion, den tibetischen Buddhismus. Genau. Das heißt, als du dich dann halt, wie kam es dann halt dazu, dass dann der Buddhismus inhaltlich für dich relevant wurde? Und war das dann auch tibetischer Buddhismus? Nee, das war es dann nicht mehr. Also es kam dann, als ich dann 16 war, und wo ich also schon intensiv darüber gelesen habe und auf der Landkarte gewandert bin, da ist was ganz Verrücktes passiert. Und wir haben ja wirklich in einem kleinen Dorf im Schwarzwald gewohnt, also ganz weit ab von moderner Stadt und so weiter. Plötzlich ist in unser Dorf ein indischer Yogameister gekommen. Ja? Durch Zufall? Dadurch, weil da ein Naturheilarzt gelebt hat. Okay. Und den hat er besucht. Und das war direkt neben uns, neben unserem Haus. Ja. Und dann haben meine Eltern den eingeladen zu uns nach Hause. Und ich war hin und weg. Das war also wirklich, ich dachte jetzt, Jesus höchstpersönlich oder irgendein ganz hoher Guru kommt jetzt zu mir, ausgerechnet zu mir direkt. Ja. Und dann bin ich sofort sein Schüler geworden. Also hat er auch so klassisch dann so die Mönchskutte getragen? Also ja, der hatte so weite Gewänder und ganz langen Bart und lange Haare. Sah gut aus und so braun gebrannt und also sehr eindrucksvoll. Also er hat eigentlich das visualisiert, also dargestellt, was dein Bedürfnis des in andere Kulturen, in das Exotische wegzugehen, nach Hause gebracht hat. Ja, genau. Das kam plötzlich, ich brauchte nicht reisen, sondern es kam hierher. Es ist zur Tür hereingemarschiert, spaziert. Ja. Okay. Und dann habe ich ihn direkt gefragt, ob ich bei ihm Meditation lernen könnte. Und er hat gesagt, ja. Und dann bin ich mit ihm ein paar Wochen in der Gegend rumgereist. Bei euch also, in Süddeutschland. Ja, genau. Und er hat dann in Kinos und Kneipen und Sälen hat er dann Vorführungen gemacht von Yoga und Meditation. Das war 1962. Das ist sehr früh. Das war wahnsinnig früh. Und die Leute fanden das alles ziemlich kurios, aber es war schon ein gewisses Interesse da. Mhm. Ja. Und und dann war, ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie lange das waren, 2-3 Monate oder so, wo er da war, und dann ist er wieder weg. Verschwunden und dann habe ich auch nie mehr was von ihm gehört. Das heißt, es gab keine Brieffreundschaft oder sowas, die sich daraus herausgezeichnet hat? Nee, ist halt das war prägend in der Welt rumgereist. Ja. Okay, wunderbar. Und er lebt übrigens heute noch und ist jetzt 108 Jahre alt. 108 Jahre? Ja. Aber du hast immer noch keinen Kontakt zu ihm auch? Nee, jetzt nicht mehr. Weil du würdigst ihn jetzt auch in diesem Interview quasi als prägende Gestalt. Genau. Aber es war so eine Initialzündung. Ja, okay. Und das, was mich gestört hat damals schon interessanterweise, das war, ich wusste, dass es in Indien ein Kastensystem gibt und das habe ich nicht akzeptiert. Ja. Mhm. Diese Unterdrückung von der Kasten, also der unteren Kasten durch die oberen und diese Frauenunterdrückung, das hat mich massiv gestört. Das heißt, jetzt hier ging es auch um Meditation in erster Linie? Genau. Weil Kastensystem ist ja Hinduismus und der Buddhismus zeichnet sich ja darin aus, dass er dass der Buddha das Kastensystem kritisiert hat. So ist es. Und das war der Grund, warum ich angefangen habe, mich für Buddhismus zu interessieren, weil ich wusste, der hat das Kastensystem kritisiert. Gab es da Literatur, die dir vor die Füße gefallen ist, oder war das einfach diese Entscheidung zu sagen, Moment, also grundsätzlich, dass die Technik des Meditierens finde ich gut für mich, aber das, was in welchem kulturellen Kontext das läuft, ist nicht akzeptabel für mich als deutsches Kind jetzt der 50er Jahre. Nö, es gab eigentlich schon einiges an Büchern, aber am meisten hat mir mein Religionslehrer geholfen in der Schule. Ja? Also der war auch noch katholischer Pater also von einem Kloster. Der war sehr aufgeschlossen und hinterher habe ich dann gefragt, ob er mir Bücher geben könnte über Indien und Hinduismus und Buddhismus und so weiter. Und dann hat er mich gut versorgt. Ja. Das habe ich gelesen. Und dann war für mich klar, Buddhismus, das ist es. Ich kann mir vorstellen, dass du da zu dem Zeitpunkt in der Region, wo du aufgewachsen bist, ziemlich alleine warst. Da war ich völlig alleine. Es gab ja kein Meditationszentrum oder sowas. Nee, es gab nichts, gar nichts. Und kein Internet, wie findet man Gleichgesinnte? Nee, überhaupt nicht. Also, ich war wirklich total alleine. Und wie ist es dann weitergegangen? Und dann kam noch dazu, das war praktisch so der dritte ausschlaggebende Punkt, dass ich dann wirklich so eine Art spirituelles Erlebnis hatte. Und auch ganz zufällig in der Bahnhofswartehalle einmal so eine Art von kosmischem Verbundensein. Und kurz danach war ich bei einem Schulfreund von meiner Klasse zu Hause und dessen Vater war Lehrer und Bücherschränke. Vorher haben sie mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe bis 14 habe ich keine Bücher gelesen, nicht. Und plötzlich hat es angefangen. Und dann habe ich dann auch sofort seinen Bücherschrank inspiziert. Und was sehe ich da? Ein schwarzes Bändchen mit goldenen Buchstaben, die Lehrreden des Gautama Buddha. Mhm. Und dann habe ich den Vater gefragt, ob er mir das leihen könnte. Und er hat gesagt, ach, das kannst du behalten, interessiert mich nicht. Und das ist bis heute mein heiliges Buch. Ja. Tatsächlich. Das sind Lehrreden des Buddha. Weil es sind ja echt sehr, sehr viele und es gibt hunderte und dicke Bücher. Tausende, ja, genau. Und das ist eine ausgewählte Sammlung von Hermann Oldenberg. Das war ein deutscher Indologe in den Ende des 19. Jahrhunderts. Und das Büchlein war von 1922, Also eigentlich ganz alt. Habe auch schon eine Hochphase des buddhistischen Interesses in Deutschland. Das, genau, und damals zu der Zeit war ja schon ein richtiger Boom in Deutschland. Ja. Hermann Hesse und genau, ganz Romantiker. Viele Leute, Romantiker. Genau. Aber auch dann halt Schopenhauer, der sich ja auch da inspirieren lassen hat von. Ja, genau. Ja, und die Nazis haben es ja auch dann, also den Aria-Gedanken zum Beispiel, nicht transzendiert, sondern halt umgedeutet, also Elemente davon genommen und halt irgendwie wirklich in ihren Kontext reingeflanscht. So. Ja, ja, klar, aber das haben sie natürlich aus dem Hinduismus übernommen. Ja, wie das Hakenkreuz wahrscheinlich als Sonnenzeichen, nur spiegelverkehrt. Ja. Also das finde ich ja interessant, weil die deutsche Geschichte mit diesem Themenkomplex auch noch genau noch dieses Element drin trägt, ne? Also 15, also 12, 13 Jahre, 1000 Jahre, irgendwie so ein pervertiertes hinduistisches Konzept. So. Das ist ein interessantes Phänomen. Also überhaupt die deutsche Kultur seit der Romantik, also seit 200 Jahren, hatte ein seltsam enges Verhältnis zur indischen Kultur. Also die ganzen Romantiker, auch hier gerade in Berlin, die Humboldt-Brüder und Schlegel und ganz viele andere, die haben sich enorm für Indien interessiert. Und zwar dachten sie zu der Zeit, also zwischen Deutschland und Frankreich war ja so eine gewisse Rivalität und die Franzosen, die konnten sich allein durch die Sprache ganz klar auf die Griechen und die romanischen Sprachen beziehen. Die deutsche Sprache ist aber sehr anders. Und also hat man geglaubt in Deutschland, vielleicht sind ja unsere Vorfahren die Inder. War wirklich so ein Glaube, dass man indische Wurzeln hätte. Und das war Mode, auch selbst Goethe hat sich damit beschäftigt und so, ist dann wieder verloren gegangen, aber daran haben die Nazis angeknüpft und haben dann versucht, und das dann noch im Zusammenhang damit, auf jeden Fall keine Juden, mit den Juden haben wir nichts zu tun, sondern dann lieber mit den Indern. Ja. Da sind eher so das damit, damit haben wir zumindest bewusst keinen. Genau. Nein, es gab halt nicht diese jüdische Geschichte, also die Buhmann-Geschichte quasi, die sie ja immer mit sich getragen haben, also die indische Kultur im Westen. Und dadurch haben die Nazis dann auch an so indischen Namen oder auch Symbolen angeknüpft, ja. Aber da hattest du dieses schwarze Buch oder Büchlein von 1922. Genau. Und dann hast du das gelesen, vermutlich erstmal. Ja, und in diesem Büchlein fand ich praktisch dieses Erlebnis fast geradezu beschrieben. Das, was du in der Wartehalle hattest? Diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, das Gefühl, dass du und die anderen in irgendeiner Weise nicht einzelne, separate, nichts miteinander zu tun haben oder konkurrierende Dinge sind, sondern alles hat irgendwo einen Bezug zueinander und kann nur deswegen existieren, weil die anderen Impulse, also man nimmt Impulse auf und gibt Impulse weiter. Ja. Und das Nichts, im Grunde, dass nichts für sich existieren kann. Also nichts, was da ist, kann für sich alleine da sein, sondern es ist immer da, weil es mit anderem in Kontakt, in Verbindung, in Austausch, in Wechselwirkung ist. Ja. Also es wird geprägt und prägt wiederum auch weiter. Ja. Und nicht nur die Menschen oder die Lebewesen, sondern auch die Dinge selber. Ja. Also nichts, jetzt so ein Zuckerstreuer, wie er jetzt hier vor uns steht, der ist nicht aus sich heraus entstanden, sondern das hat ihn jemand gemacht. Ja. Also und das nicht ohne Grund. Genau. Also das heißt, alles hat seinen Grund. Genau. Und nicht nur einen, sondern viele, unendlich viele. Letztendlich. Das Material. Genau. Warum Kunststoff, warum Metall? Und als ich das gelesen habe, ab dem Moment, und da war ich eben 16, habe ich zu mir gesagt, ich bin Buddhist. Obwohl ich nicht wusste, was das ist, aber ich habe beschlossen, ich bin Buddhist, so fertig aus. Und damit war für mich das Thema Kirche, katholische Kirche und all das Pfarrerwerden, war erledigt. Ja. Ich war richtig befreit davon. Ich dachte mir, jetzt habe ich einen Grund, warum ich das nicht will. Was, aber kann, also mich würde interessieren, dein Bedürfnis auszuwandern, also fern, weit, weit wegzukommen, nachdem du befreit warst von diesem Druck, halt Pfarrer oder ne, wie auch immer werden zu sollen. Hat sich das dann relativiert ein bisschen? Konntest du quasi dann halt auch sein, wie du sein wolltest? Du musstest nicht mehr fliehen. Genau, ich konnte dann doch praktisch mich, also in so eine Art geistige Heimat konnte ich mir schaffen und hatte nicht mehr den Druck oder die Notwendigkeit, irgendwo anders leben zu müssen. Oder, Und welche Effekte hat das gehabt? Also letztendlich, und das finde ich ja so spannend, wenn du jetzt 50 Jahre dich mit dieser Thematik beschäftigst und auch halt den bewussten Entschluss geführt hast, das so zu tun. Mit 15 bist du noch in der Schule. So mit 15 bist du Teenager, mit 15 halt irgendwie, keine Ahnung, die ersten Interessen am anderen Geschlecht oder am gleichen Geschlecht, ist ja egal, halt auf jeden Fall, ne, so das Ding steht an. Du musst entscheiden, was du werden willst. Du verlässt das Haus und musst entscheiden, wie willst du leben. All diese ganzen Dinge stehen ja noch an und sind noch gar nicht in der, sind nicht schon im Rollen wie bei älteren Menschen. Wie, also wenn du in der du hast dann dein Abitur wahrscheinlich gemacht. Also es war so, es war dann so, und es war ein bisschen dramatisch. Diese Entdeckung und also was ich jetzt gerade ein bisschen flapsig so gesagt habe, für mich war dann praktisch das mit der katholischen Kirche erledigt. Das war äußerlich ein Riesenproblem, also auch innerlich. Also, denn mir ist ja praktisch die ganze, meine ganze Erziehung und Konditionierung und alles, die Welt, in der ich aufgewachsen bin und gelebt habe, die ist mir unter den Füßen weggerutscht. Ja. Es war nichts mehr da. Ich bin richtig mehr oder weniger in Loch gefallen. Und mein Vater, als der das dann langsam mitgekriegt hat, das war dramatisch. Also, auch zwischen euch jetzt. Ja, er hat es überhaupt nicht akzeptiert. Er hat einen wahnsinnigen Druck ausgeübt. Er hat einen solchen Terror ausgeübt, dass ich dann, ich war im Gymnasium, dass ich dann praktisch die Schule, wie soll man sagen, boykottiert habe. Ich habe nichts mehr gemacht. Schulverweigerer. Genau, ich habe nichts mehr gemacht. Ich war nur noch in einer ganz anderen Welt jetzt innerlich und habe mich dem ganzen System einfach verweigert. Ja. Und hat er zuerst den Versuch gemacht, dass ich dann nochmal das Schuljahr wiederhole, aber das wurde auch nicht besser. Und dann bin ich dann von der Schule, also ich habe dann auch gesagt, ich will raus aus der Schule. Und dann habe ich eine Lehre angefangen. Also habe ich dann eine Baulehre gemacht als Bauhandwerker. Und habe dann 3 Jahre richtig auf dem Bau gearbeitet. Alles, was man machen muss. Und dann festgestellt, dass das vielleicht das ganze Leben lang doch ein bisschen anstrengend sein könnte. Ja, ich habe dann gemerkt, dass es doch auch keine Lebensperspektive ist. Ja. Es war aber interessanterweise eben doch wieder bauen. Ja. Dachte ich auch gerade. Und das war, ja. Und es war auch die Zeit, 50er Jahre war halt Aufbau. Ne? Ja, also, ja, und es war auch so, da unten diese Schwarzwaldbauern, die meisten waren neben, weil die konnten nicht leben von ihren paar Kühen, die sie hatten. Ja. Die haben nebenbei fast alle im Bau gearbeitet. Okay. Aber da bist du dann halt auch nur 3 Jahre drin geblieben. Genau, und dann war ich da. Und dann habe ich im zweiten Bildungsweg, dann habe ich das Abitur nachgemacht und dann habe ich studiert in Konstanz, dann aber Architektur. Ja. Was ja auch nicht so weit entfernt ist. Nee, von nicht. Bauingenieur. Überhaupt nicht. Ja, ja. Also zunächst, ich bin dann sozusagen äußerlich dann doch den Weg gegangen, wie er mir vorgeschrieben wurde. Einfach, weil ich auch finanziell ja völlig abhängig war. Ich hatte kein Geld, nichts. Aber in ihrer Disposition war schon sehr automatisch. Aber innerlich war ich in einer völlig anderen Welt. Beim Buddhismus ist es ja so, dass, also man kann zwar auch sehr viel darüber lesen, aber es geht tatsächlich um das Praktizieren, also das nennt sich eine Meditation, oder was umzusetzen auf jeden Fall, von dem, was du liest. Eigentlich müsste dich das ja auch dann schon die ganze Zeit begleitet haben. Ich habe ja versucht zu meditieren, also so wie es mir dieser Yogi ungefähr gezeigt hat. Bloß erstens, es war ja nicht buddhistische Meditation und zweitens, es gab niemanden, wo ich hätte fragen können oder der mir irgendwelche Anleitungen hätte geben können. Es gab in Deutschland nicht niemand zu der Zeit. Oder vielleicht, es gab in Hamburg. Also in deiner Region war einfach. Aber da unten in Süddeutschland war nichts, gar nichts. Ja. Und die ersten Buddhisten, den leibhaften Buddhisten, denen ich dann begegnet bin, das war dann in Konstanz. Das waren hauptsächlich Schweizer Buddhisten. Okay. Da begegnet bin. Aber die haben mich dann auch zuerst ziemlich angeödet. Das war wirklich wie Bibelstunde. Die sind dann zusammengesessen und haben dann Lehrreden des Buddha gelesen, 2 Stunden lang und haben darüber diskutiert. Was ja auch. Und, ja, kann man machen. Auch ganz interessant und nett ist, aber ich fand es langweilig. Also das war nicht das, was ich wollte. Aber was hast du denn dann gefunden, was du wolltest? Also du musst es weitersuchen. Ich habe dann eben am Anfang was der tibetische Buddhismus, aber es war dann für mich der Zen-Buddhismus. Das erste, also der Zen-Buddhismus, der japanische Buddhismus, genau, quasi war der erste. Genau, das, was mich richtig. Die erste Schule, die erste. Genau, das, was mich richtig fasziniert hat, wo ich auch viel gelesen habe und alles, was es an Büchern gab, es gab damals schon einige, alles mir gekauft habe. Und dann zu der Zeit hat der Zen-Buddhismus. Die Zen-Kunst, also es gibt ja eine ausgeprägte Zen-Kunst in Japan seit über 1000 Jahren, in China schon und dann in Japan. Die Zen-Künstler waren interessanterweise in der Architektur der damaligen Zeit, also der westlichen, der deutschen Architektur, unglaublich einflussreich. Mhm. Japanische Architekten, das waren die Stars der Zeit und die haben sich an der alten Zen Architektur orientiert. Aber es war ja trotzdem schon nicht so die Moderne, ne? Und das war moderne, ja, genau. Aber das Verrückte ist ja nur, dass aber diese Zen-Kunst aus dem Mittelalter ist, ja? Also 12. bis 14. Jahrhundert. Japanisches Mittelalter. Und die deutsche Moderne, also das Bauhaus beispielsweise, hat sich total an dieser Zen-Architektur, Keramik, diese Steingärten, Ikebana, also Blumenstecken. Das ist genau diese Ruhe, minimale Form. Ja. Die ganze Bauhauskunst und Design. Und das wurde eben in den 60er Jahren auch wiederentdeckt. Weil bis Ende der 60er Jahre hat immer noch die Nazi-Ästhetik, wenn man davon reden kann, dominiert. Ja. Und Anfang der 60er Jahre hat man angefangen, dann wirklich modern zu bauen. Was war jetzt da Henn und Ei? Weil, also auf der einen Seite bist du schon im Studium der Architektur, das heißt, du kannst dich inhaltlich, also Studieninhalte quasi daraus ziehen. Ja, genau. Das ist eine Option, eine Möglichkeit. Ja. Bist du darüber dann zum Zen dann gekommen? Oder? Nee, das war vorher, also ganz unabhängig davon. Das war also für mein Interesse für Buddhismus. Und das Zweite halt, ich habe immer gerne gemalt, gezeichnet und Keramik gemacht, alles mögliche. Also ich wollte Künstler werden. Mhm. Und da war einfach die Zen-Kunst, das war für mich das Größte. Das war einfach das von der Ästhetik, hat mich das so fasziniert, dass das dann gut gepasst hat. Ja. Wie lange hast du dann mit Zen verbracht? Also lange, also bestimmt 20 Jahre. 20 Jahre. Mhm. Also zuerst waren es hauptsächlich die Künste. Ich habe dann eben auch Tuschmalerei gemacht und Kalligrafie und eben Blumenstecken fotografiert und alles. Also das Ganze. Ich habe dann auch für eine Ballettschule habe ich die Kulissen gemalt und so. Und das habe ich lange gemacht. Und dann habe ich dann in den 70er Jahren bisschen Meditation kennengelernt und das dann praktiziert. Und das war dann auch witzigerweise wiederum im Schwarzwald. Mhm. Weil nämlich im Südschwarzwald gibt es so einen kleinen Ort, der heißt Thutmoshütte. Und da war ein ganz berühmter deutscher Zen-Meister, der Karl-Fried Graf Dürkheim. Ja, der Name sagt man das. Genau. Und noch etliche andere Leute, die sich dann da alle angesiedelt haben. Das ist dann so ein richtiges Therapiedorf geworden. Ja. Also Jungianer und alle möglichen Esoteriker und so, die sich dann da angesiedelt haben. Bunte Tüte, spirituell, psychologisch motivierte Lebensmittel. Aber das hat in den 50er Jahren schon angefangen. Ne? Das ist interessant. Und geboomt hat es dann aber erst in den 70er, 80er Jahren. Aber das war ja nicht dein Ziel, du wolltest dich ja nicht selber therapieren damit, sondern das war ja von vollkommen anderer viel mehr im Leben stehender Ansatz, ja, den du von vornherein hattest. Für mich war es mehr also einmal also sehr stark diese Ästhetik zunächst, also das Künstlerische. Und erst später kam das Therapeutische dazu, viel mehr, als ich dann gemerkt habe, dass ich selber eben auch eine Menge Probleme habe mit mir. Na, können wir auch gerne darauf zurückkommen, wenn du bereit bist, historisch darüber zu reden. Der Zen-Buddhismus, also ich habe bisher nur ein einziges, also ich habe einen vierteiligen Manga über Ikkyu, also einen der kultigsten Mönche Japans aus dem Mittelalter halt, den lese ich immer wieder, weil es auch dieser Manga immer wieder neue Impulse hat. So. Ja, ja. Und dann habe ich halt von Suzuki Zen-Geist, Anfängergeist heißt das, glaube ich, gelesen. Genau. Und alleine das hat mir erstmal, für, da wo ich jetzt gerade mich mit beschäftige, erstmal gesagt, okay, der Zen-Buddhismus läuft auf jeden Fall anders als das, was du bisher kennengelernt hast. So. Also es ist, so ganz aus dem Bauch heraus hat das Gefühl, es zäumt das Pferd von hinten auf. So. Weil es geht um nichts und dir wird auch nichts gesagt. Ja. Du stehst vor einer weißen Wand und sollst einfach loslegen und da ist halt nichts mit Leitung, Anleitung, Führung, sondern es ist eher der Kampf um den eigenen Frust irgendwie also zu überschreiten. Ja. Weißt du, so würde ich das ganz naiv. Also ich tue den Zen-Buddhismus bestimmt jetzt unrecht, man möge es mir nachsehen. Aber also ich kann verstehen, dass du durch die ästhetische Ausdrucksform da zugestoßen bist und dass du dann halt die Form follows function. Ja. Nein. Function follows form, wie auch immer, auf jeden Fall. Genau. Also ist die Vase, die ästhetische, schlichte Vase mit Inhalt gefüllt hast. Also es passt schon sehr gut zusammen. Und du hattest da auch dann halt Kontakt zu Leuten, die dir halt diese Praxis anbieten, also zeigen konnten. Ja. 20 Jahre ist eine lange Zeit, aber du warst dann nicht am Ende, weil das würde ich jetzt gerne auch gleich so nochmal einflechten, weil also du erscheinst mir als einer derjenigen, die nicht sofort das gefunden haben, was sie quasi immer schon gesucht haben und dessen dabei geblieben sind, sondern hast ein ähnliches Problem wie ich. Du musst wandern. Es war dann auch im Buddhismus so. Ich bin auch dort immer weiter gewandert, ja. Und ich war irgendwie nie am Ende, ja, sondern es ging immer weiter und dann habe ich wieder was Neues entdeckt und was Neues ausprobiert. Das heißt ja nicht, dass man zweifelt, also dass man halt irgendwie unzufrieden ist da drin, sondern das heißt einfach nur, also was ist der Punkt, wo du bemerkt hast, okay, es ist Zeit weiterzugehen. Also man macht es mit voller Ernsthaftigkeit, sich diesen Dingen zu widmen. Aber plötzlich, stellt man dann fest, irgendwie, dass es was Neues, was anderes gibt, oder? Hat man genug davon, oder wie war das bei dir? Warst du dann unzufrieden? Es tauchen bestimmte Probleme auf, Unklarheiten, und dann eben Unzufriedenheit, oder auch das Gefühl, es geht nicht weiter, ja? Irgendwie geht es nicht weiter, du stehst auf der Stelle, und irgendwie blockiert und ich war immer ein Mensch, der war neugierig, ja, und habe rumgeguckt, was gibt es noch, ja, immer mich umgeschaut und ich habe mich mit wahnsinnig vielem anderen dann auch noch beschäftigt, ja, dann mit Philosophie, also der abendländischen Philosophie, mit der christlichen Mystik, habe dann auch später, also nachdem ich die Kirche viele Jahre ja enorm bekämpft habe, war für mich ein rotes Tuch. Plötzlich habe ich angefangen, mich mit Theologie intensiv zu beschäftigen. Aber dazwischen gab es Jahre, da habe ich mich intensiv mit Marxismus beschäftigt. Also sowohl gesellschaftliche Strukturen als auch spirituelle Strukturen. Mit der 68er-Zeit und all dem. Ja, du bist ein Kind deiner Zeit, zwangsläufig. Eben, genau. Ja. Und mit Revolution nationale Befreiungsbewegung in der Dritten Welt, aber hat Vietnam und all das. Hat das zusammengepasst alles oder waren auch mir scheint es so, dass man kann sich auch mit Sachen beschäftigen, das ist schwer, aber man kann sich damit beschäftigen mit widersprüchlichen Dingen. Und also all diesen Dingen so unterschiedlich und so gar nicht zusammenpassend, wie sie sind, Raum geben, der auch dann halt proportional veränderbar ist vielleicht, aber also das Widersprüchliche kann einen innerlich zerreißen, das kann einen auch stärken, jetzt aus dem Heute jetzt zurückgeblickt, das was auf jeden Fall von all dem Marxismus und von all den Sachen, die dich beschäftigt haben zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall übrig geblieben ist, sonst würden wir hier nicht sitzen, Einschub, ist diese buddhistische Lehre. Ja, und Praxis, ja. Die Praxis. Ja. Wobei, du machst auch Vorträge und da geht es nicht um Praxis, sondern es sind dann wirklich historische Vorträge. Das heißt, also, du steckst ja schon voller intellektuellem Wissen über die Dinge. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einfach zwangsläufig kommt, wenn man sich so lange damit beschäftigt. Oder ich denke schon, also du machst den Eindruck, als ob du schon dich durchaus zu Hause hinsetzt und dann halt mit einer Frage im Kopf dir die Materialien zusammensuchst, um die dann durchzuackern, bis du halt dir die Frage beantworten kannst. Ja. Also mich interessieren halt für mich ist jetzt diese frühe buddhistische Lehre, muss ich jetzt inzwischen sagen. Also ich bin dann vom Zen auch wieder abgekommen, ich bin vom tibetischen Buddhismus wieder abgekommen und bin dann zum frühen Buddhismus gekommen, und das ist das, was mich heute philosophisch am meisten überzeugt, philosophisch und psychologisch, und was auch am kulturneutralsten ist, wo ich nicht Japaner werden muss, nicht Tibeter werden muss, sondern doch Europäer bleiben kann, ja, und nicht nur Europäer, sondern auch ein aufgeklärter und kritischer Europäer. Und insofern ist für mich dieser frühe Buddhismus so eine Art innere Identität oder Heimat. Aber was mich eigentlich immer interessiert, ist unsere Gegenwart, ja, unsere heutige Zeit und was da abläuft. Ja. Egal auf welchem Gebiet, politisch, wirtschaftlich, Internet und all das. Ja. Und ich versuche dann immer so, das, was heute passiert, die Entwicklung aus dieser Perspektive heraus zu betrachten, die einfach eine andere ist, als die normalerweise in den Medien geboten wird. Ja, da fällt mir natürlich auch gleich ein, dass es halt eine Tendenz im aktuellen westlichen Buddhismus gibt, die nennt sich dann säkulärer Buddhismus. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, du mögest mich berichtigen, der Ansatz ist, Buddhismus hat mehrmals schon kulturelle Schranken überschritten, also ist in Länder reingekommen und hat sich dort adaptiert. Das heißt, also er selbst ist nicht in seiner Urform so geblieben, wie er ist, und er hat immer auch geguckt, was vor Ort zu finden ist. Und diese Diskussion über den säkulären Buddhismus in Europa oder in der westlichen Welt macht ja genau das. Also wir leben in einer durch die Aufklärung geprägte, in einer hochtechnologisierten Welt. Und es geht nicht darum, diese Werte vollständig aufzugeben, sondern die Frage halt, welche Elemente von Buddhismus hier adaptiv sind, also welche funktionieren hier und welche sind es nicht. Und da streiten sich wirklich dann halt wirklich die Gelehrten, die Geister und auch alle Praktizierenden. Es ist nicht so, dass halt wirklich alle sagen würden, das müsste so sein, sondern einige möchten auch es so originalgetreu wie möglich vermittelt bekommen, also sprich mit sehr starkem asiatischen Einschlag. Aber ich habe dich nie als säkulären Buddhisten wahrgenommen. Wo stehst du da? Würdest du dich darüber positionieren wollen? Also ich würde mich nicht als säkulären Buddhisten bezeichnen, aber ich stehe dem eigentlich durchaus nahe. Bloß würde mich deshalb nicht so nennen, weil dieser Begriff jetzt inzwischen schon ein Bild gekriegt hat und eine bestimmte Konnotation, ja, so eine Identität, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Nämlich vor allem dass es um eine enorme Verflachung geht, also eine totale Verflachung und so eine Oberflächlichkeit. Und das ist nicht das, was ich suche. Das ist ja auch einer von den Vorwürfen der Kritiker, ne? Dass halt dann wieder wichtige Dinge einfach weggenommen werden. Genau, also was ich kritisiere, ist eben die, dass sie nicht jetzt hingehen, also es kommt sehr stark auch aus England und Amerika, dass sie nicht hingehen und jetzt wirklich tiefgründig untersuchen, was ist gleichsam eine Erfahrung oder eine Erkenntnis dieses indischen Buddhismus, sage ich jetzt zunächst mal, die für uns eine kulturell, gesellschaftlich und so weiter einen großen Wert hat, ja, was uns bereichert, was es in unserer westlichen Kultur nicht gibt, sondern sie machen umgekehrt, sie gucken, was passt nicht zu uns, genau, oder was können wir gebrauchen. Ja? Also so wie in so einem, ich gehe in den Supermarkt rein und hole mir halt das, was mir gefällt. Das entspräche dann der gesellschaftlichen Entwicklungstendenz des Konsumismus. Genau. Das, in der wir auch gerade leben. Genau so, und das ist das, was ich daran kritisiere. Es ist eine Haltung von Konsumismus. Und man guckt halt, was passt oder was gefällt mir, was gefällt mir nicht und so, konsumiert die Sache und damit macht man sie kaputt. Ja. Da kommt halt hinterher genau dasselbe raus, was man schon hatte. Ja, man mit einer anderen kleinen Farbe oder mit einem anderen Strich. Ja, dann nur eine andere Verpackung. Also letztendlich ist der gleiche Wein in anderen Schläuchen. Ja. Und während ich umgekehrt rangehe, ich will einen anderen Wein. Und das kann durchaus der gleiche Schlauch sein, ja. Aber der Inhalt soll was anderes sein. Und da muss ich halt wirklich genau gucken, was fordert uns heraus, was bringt uns überhaupt. Ist auch echt sehr interessant, weil das ist schon wieder das Dritte. Ne? Also du willst nicht das Traditionelle, weil du sagst, du willst ja einen anderen Wein. Ja? Und wir aber der Schlauch, also das Werkzeug, der kann das Gleiche durchaus sein. Aber gleichzeitig möchtest du nicht mit den Leuten in einen Pott geworfen werden, die halt sagen, wir bauen uns das halt so wie die Villa Kunterbunt. Also das ist halt unser Haus. Passt dazu das, was sich engagierter Buddhismus nennt, weil du bist Teil einer Bewegung, die sich nennt engagierter Buddhismus. Ja. Was ist das genau? Ja, die habe ich ja in Deutschland mehr oder weniger als erster bekannt gemacht. Aber sie ist international, also die gab es schon vor dir. Ja, dann natürlich gibt es schon vor mir, also das kommt aus Asien. Entstanden ist es, kann man sagen, in den 20er, 30er Jahren in Asien und hat viel mit dem Kampf gegen den westlichen Kolonialismus zu tun und war in einigen Ländern wie Vietnam, aber auch Burma, Sri Lanka, Thailand und so, ist recht stark. Es gab damals auch große Berührungen und dass man versucht hat oder gedachte von Asien aus, dass vielleicht doch der Sozialismus etwas ist, mit dem man am meisten übereinstimmen kann, ja? Also linke gesellschaftliche Vorstellungen, und es ist dann letztendlich gescheitert, auch wegen Vietnamkrieg und sowas, aber wo diese Bewegung dann stark wurde, das war dann in der Zeit des Vietnamkriegs, also wo der USA und das war genau ja die Zeit, in die ich praktisch reingekommen bin. Ja. Weil ich meine auch, dass Zen-Buddhismus nach in den Westen sehr stark über die Vereinigten Staaten gekommen ist, und durch die Vietnam-Veteranen. Gab es viele Vietnam-Veteranen, genau. Nicht nur Zen, sondern alle Schulen, also auch dann thailändisch, also Theravada-Buddhismus, amerikanische GIs, die plötzlich gesehen haben, was mache ich da? Ich zerstöre hier eine Kultur, die vielleicht viel tiefer und höher ist als unsere eigene. Ja. Das ist interessant, weil im Zweiten Weltkrieg nun mal Japan. Und selbst in Japan war es so, dass japanische Kriegsgefangene dann doch so beeindruckt waren, also die in Japan waren, so beeindruckt waren von der japanischen Kultur, dass sie angefangen haben, sich dafür zu interessieren und dann zu begeistern. Und die dann als Zen-Lehrer zurückkamen nach Japan, in die USA. In die USA, ne? In die USA. Ja. Gibt es etliche berühmte, viele sind jetzt schon gestorben. Ja. Aber, also Amerikaner, ja? Amerikaner, ja, ja, genau. Weil ja auch dann halt ganz viele Japaner auch als, gerade an die Westküste der Vereinigten Staaten, glaube ich, ne? Die sind halt wirklich da hingezogen und haben dort dann halt Zentren aufgebaut. Ja, aber die waren auch vorher schon da. Also es gab schon im 19. Jahrhundert viele Chinesen und auch Japaner, die dorthin ausgewandert sind und die haben hauptsächlich die amerikanischen Eisenbahnen aufgebaut. Ich wollte gerade sagen, so Lucky Luke Comics haben ganz viel. Und die wurden dann im Zweiten Weltkrieg, wurden die alle interniert von den Amerikanern, ja. Also in amerikanischen Weil sie Feinde Lager gesteckt. Genauso wie thailändische Mönche deutscher Herkunft auch dort von den Engländern interniert worden zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Deutsche Mönche wurden da interniert. Also genau. Buddhistische Mönche. Ja, buddhistische Mönche. Ja. Also das finde ich echt skurril, dass halt irgendwie, obwohl du schon gar nicht mehr dort lebst und auch offensichtlich nicht die Werte adaptiert hast. Schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland gelebt. Erstmal inkarniert. Ja. Genau. Okay, so. Muss wohl sein. Ich weiß gar nicht, ob das heute anders wäre. Wahrscheinlich nicht, Aber was sind denn jetzt die Symptomhandlungen des engagierten Buddhismus? Die spirituelle Praxis, denke ich, wird sehr ähnlich der sein, die halt Buddhismus ausmacht. Ja, klar, ja, ja. Aber letztendlich geht es ja ums Handeln, sonst ist es nicht engagiert. Also, was denn jetzt ich muss sagen, das Kennzeichen des engagierten Buddhismus ist, erstens er ist schulenübergreifend, legt nicht so großen Wert jetzt auf diese Tradition und die unterschiedlichen Länder und die Verhältnisse sind ja in Asien sehr, sehr unterschiedlich. So ein Buddhismus in Sri Lanka ist sowas von anders wie der in China oder Japan und der wiederum in der japanische von dem in Tibet und so. Riesige Unterschiede, das wird einfach nicht mehr als so besonders herausgestellt, sondern mehr aktuelle heutige Themen und von Umweltzerstörung, Klimaveränderung, Wasser und was es alles gibt, ja, oder also stark ökologische Themen und dann eben auch stark Themen Menschenrechte. Es gab in diesen Ländern früher ja viele von diesen bewaffneten Konflikten, Lager, also Kriegsgefangenenlager oder Waisenkinder und so weiter. Oder in Tibet dann eben die Menschenrechtsverletzungen in Tibet. Ja. Das heißt, da wird halt schon dann halt auch praktisch, politisch oder gesellschaftlich gearbeitet, wie kann man das auffangen oder wie kann man sich politisch engagieren, um das zu verändern? Genau. Das heißt, man ist nicht nur als spirituelle, als religiöses Motiv, zieht man sich zurück, sondern man geht raus. Genau. Man geht in die Gesellschaft hinein. Was ist denn das Pendant im Christentum dazu? Es gibt im Christentum sehr ähnliche Strömungen, also sehr starke. Also in Deutschland gibt es relativ große Bewegung, also zum Beispiel die Kirche von unten und so weiter, die sehr politisch engagiert sind. Also überlege, und da gibt es auch viele Kontakte zwischen christlichen Gruppen, die politisch links sind und engagiert sind, und buddhistischen Gruppen, aber auch jüdischen und islamischen. Und da gibt es eine weltweite Vernetzung. Und dann das Dritte, was ich noch erwähnen wollte, was noch wichtig ist, eben das Thema Wirtschaft, also Globalisierung, Kapitalismus. All das, was da heute abläuft. Das sind so die drei Hauptschwerpunkte, die in diesem Netzwerk engagierte Buddhisten eine Rolle spielen. Und das hat dann in den 70er, 80er und vor allem 90er Jahren ist das ziemlich stark geworden in Asien. Und ich habe versucht, das dann nach Deutschland zu bringen oder in den deutschsprachigen Raum, wo die Resonanz war sehr gering. Ziemlich gering. Was hast du versucht jetzt rüberzuziehen? Weil es geht ja, es ist ja nicht, also wenn es in Ländern entsteht, die wirtschaftlich zur zweiten oder zur dritten Welt gehören, sprich halt da halt so ein rezessives, also eine rezessive Position existiert, die halt sagt, wir werden ausgenutzt. Dann ist das die Position dieses entsprechenden Landes. Das ist zum Beispiel etwas, was ich denke, du nicht eins zu eins adaptieren kannst, wenn du engagierten Buddhismus in Deutschland versuchst zu etablieren, weil das ist ja nur, dass du halt Spokesman, Fürsprecher bist, mit dieser Ausnutzung und Unterjochung aufzuhören. Aber das ist ja nicht der Punkt. Sondern da geht es ja eher um den Blick auf die Dinge grundsätzlich, oder? Was hast du dann halt da gelernt von dieser Vernetzung, was du halt versucht hast, hier zu etablieren bisher? Also was ist das? Also das eine ist die Methoden, die sie auch anwenden, die sehr kreativ sind. Also beispielsweise jetzt gerade vor, jetzt in den letzten Monaten gab es in Kambodscha Mönche, junge Mönche, die sich eingesetzt haben gegen die Abholzung der letzten Dschungelwälder, die es da noch gibt. Ja. Und sie haben das gemacht, wie soll man sagen, mit einer Methode oder so, die ist schon vor 20 Jahren in Thailand entstanden. Ich kenne auch praktisch den Mönch, der das erfunden hat. Und war dort gewesen, und zwar hat der, es gibt in Thailand so eine Tradition, die sogenannten Waldmönche, also die leben im Wald und nicht im Kloster, sondern sie leben ganz im Wald und ernähren sich auch von dem, was der Wald ihnen bietet. Und die sind natürlich auf den Wald angewiesen, das ist sozusagen ihre Basis. Ja. Und jetzt haben die gesehen, wie selbst in Nationalparks, ja, also Wälder, die eigentlich überhaupt nicht abgeholzt werden dürfen, brutale Abholzung passiert ist. Ja. Und dann sind die hingegangen und haben einfach eine alte thailändische Methode aufgegriffen und ein bisschen umgewandelt, nämlich in diesen Ländern ist immer noch sehr stark der Glaube, dass in den Bäumen und Wäldern Geister leben. Ja. Und wenn man in Thailand mal rumreist, dann sieht man um viele große alte Bäume, sieht man so Bänder, die da drumherum gewickelt sind und kleine Altäre davor und dann wird da was geopfert und Räucherstäbchen abgebrannt und so. Auch in Indien sieht man das viel, also so Verehrung von Naturgeistern und Baumgeistern und so. Aber als Buddhisten glauben sie ja nicht so sehr an die Geister, sondern mehr an den Buddha und die Buddha-Natur. Und dann haben sie gesagt, dieser Baum ist ein Mönch. Oder beziehungsweise wir weihen ihn jetzt zum Mönch und haben Mönchsroben um den Baum herum gewickelt. Ja? Und eine Mönchsrobe, das ist für Menschen dort etwas, was unantastbar ist. Ja? Du kannst auch nicht mehr abholen. Genau, einer, der eine Mönchsrobe hat, den sägt man nicht ab. Ja? Und genau das ist passiert. Sie haben Mönchsroben drumherum gewickelt und die Arbeiter haben sich von den Konzernen, die haben sich geweigert, diesen Baum jetzt zu abzufällen. Und das klappt. Ja. Weil sonst sagst du, hier holen wir mal ein paar amerikanische oder kanadische Holzfäller her, die haben das Glaubsystem und dann geht's weiter. Haben die aber bisher nicht gemacht. Nicht gemacht, ja. Na, ich meine, erstmal innezuhalten und diese Diskussion anzustoßen, ja, und dann darüber quasi offensichtlich zu verwandeln. Also das läuft immer in amerikanischen Billigfilmen, dass halt Happy End alles geläutert wird. Ja, wieso mit der Kopfstreicher, weil es ist easy. In dem Fall natürlich nicht. Also die haben dann versucht, anders mit den Mönchen. Aber auf jeden Fall halt irgendwie das Bewusstsein zu schärfen für die Problematik. Der Haupteffekt ist einfach, es erzeugt eine Medienöffentlichkeit. Ja. Es kommt in den Zeitungen, im Fernsehen, es wird darüber diskutiert und damit wird das Thema bewusst, ja. Und Supporter weltweit, Fürsprecher, Unterstützer. Genau. Und dann kommen auch große weltweite Naturschutzorganisationen, WWF und alles Mögliche. Und dann geht das alles nicht mehr so einfach. Und das war jetzt gerade in Kambodscha, jetzt gerade vor ein paar Wochen auch wieder, wo Mönche mit riesigen langen orangen Tüchern in die Wälder gezogen sind und haben die zu Mönchen gehen. Das ist natürlich jetzt dann dort vor Ort möglicher Einfluss aufgrund der Tradition und der Kultur. Ja, ja. Wie sah für dich, als du es hier etablieren wolltest oder angefangen hast zu etablieren, engagierter, was kannst du eine exemplarische Arbeitsbaustelle benennen, wie engagierter Buddhismus in Deutschland in diesem Falle? Sein praktisches Betätigungsfeld hat. Ja. Also was war dir wichtig, dass du gesagt hast, du möchtest nicht nur die kreativen Möglichkeiten oder Ideen übernehmen, sondern dann musst du auch gucken, was ist hier vor Ort die Situation, was du als problematisch empfindest, um da eine Veränderung anzunehmen. Es hat ja ein bisschen so NGO-Charakter quasi. Naja, zunächst mal, was ich vorhin schon gesagt habe, die Sache insgesamt ist nicht erfolgreich gewesen. Also das Interesse und die Resonanz war nicht sehr groß. Also Leute, die sich dem engagierten Buddhismus zurechnen würden. Genau, das waren relativ wenige Leute. Und ich habe es dann eben auch nach ungefähr 12, 14 Jahren habe ich es eingestellt, weil einfach die Unterstützung zu wenig war. Aber es gab ein paar einzelne Aktivitäten, die waren relativ erfolgreich. Also eines gibt es auf jeden Fall, unabhängig davon, nämlich dass zum Beispiel sehr viele die Tibeter, die ja aus Tibet fliehen ausgewandert sind, die haben viele Waisenkinder Flüchtlinge aus Tibet und die haben viele Flüchtlingsschulen gemacht und Einrichtungen und alles Mögliche. Und dass man die unterstützt. Ja. Also sehr, sehr viele buddhistische Zentren in Deutschland unterstützen tibetische soziale Projekte in Indien, hauptsächlich Indien, Nepal und so. Und dann gibt es viele, eben wie gesagt, in Asien viele umweltengagierte Gruppen und Leute und die kann man auch unterstützen, also finanziell oder auch durch Medien oder sowas. Und dann gab es zum Beispiel Burma, ist ja jetzt glücklicherweise in den letzten 2-3 Jahren eine enorme Veränderung. Aber davor war es wirklich ein brutales Militärregime. Und da waren viele Mönche im Gefängnis und wurden gefoltert. Ja. Und vor 4 oder 5 Jahren war ja dieses Massaker unter Mönchen. Und da haben wir eben auch immer viel versucht, denen zu helfen oder die aus dem Gefängnis rauszukriegen. Dann erscheint es mir tatsächlich so, dass der engagierte Buddhismus, also hier vor Ort, eine Unterstützerfunktion hat. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, mit welchen Problemen gekämpft wird, dann sind das Probleme, die nicht hier vor Ort stattfinden. Also ich denke schon, dass die klassisch halt sehr Erden in Afrika ausgeschöpft werden. Wir benutzen die Teile so an Handys oder so. So habe ich halt den Eindruck, dass es halt, also dass halt der Westen unterstützend tätig sein kann, um die akut existierenden Probleme, mit denen er durchaus was zu tun hat, vor Ort anders gestalten. Aber es gibt hier vor Ort gar nicht vergleichbare Probleme, wo man halt sagen könnte, das adaptieren wir jetzt, wir adaptieren die Werkzeuge und kümmern uns um unsere eigenen Probleme, weil die sind ja gar nicht existent hier. Also wir sind ja Nutznießer dieser Probleme im Großen und Ganzen. Ja, auf jeden Fall. Naja, ich meine, wir haben hier natürlich auch jede Menge Probleme. Ja. Und wie gesagt, wir sind oft auch die Verursacher. Aber also beispielsweise eben nach wie vor beziehen die Leute wieder jede Menge Teakholz. Ja. Das kommt aus den Wäldern. Genau. Aber es ist wesentlich schwieriger, hier was zu machen. Und das ist ja auch das ganze politische Spektrum jetzt, hier das alternative Spektrum in Deutschland. Das ist ja sowas von zurückgegangen, ja. Also noch vor 20 Jahren oder so in Berlin hier gab es unglaublich viele Aktivitäten und Gruppierungen und alternative Szenen, die versucht haben, andere Lebensformen zu entwickeln oder sowas. Ja, sie sind vielleicht noch existent, aber einerseits haben sie sich etabliert und sind deswegen halt ruhiger geworden, weil sie halt ihre Ziele erreichen konnten teilweise. Und teilweise aber auch ist das wahrscheinlich dann noch dieser gesellschaftliche der Phase, in der wir uns gerade bewegen, dass insgesamt die unsere Gesellschaft nicht auf Widerstand gebürstet ist zurzeit, sondern eher an Assimilation. Auf Anpassung, ja. Also ist halt die Welle, in der wir gerade leben. Ja. Weil du gerade jetzt auch von den Sachen vor Ort erzählt hattest und du warst ja auch in Thailand wohl. Also das wäre ja dieser andere Thailand, Fahrt. Ja. Also diese Reisen durch die Welt, die uns umgibt. Wann hat das angefangen? Beziehungsweise die erste Reise war das? Na, das also dann in den 70er Jahren hat es angefangen, wo ja sowieso jede Menge Leute nach Indien gepilgert sind. Ja. Also davor war ich ganz alleine und plötzlich sind sie alle. Alle waren da, keine Rede zu Hause. Plötzlich wollten alle nach Indien und Nepal und so. Und war das jetzt so das Initialbewusstsein, was sich dann halt dort gespiegelt hat? Also musste man das tun, um halt es authentisch zu haben? Oder wie wichtig und wie beeindruckend war das jetzt, da auch sein zu wollen? Für mich? Ja, für mich. Sein zu wollen. Also war das wirklich die Erfüllung aller Träume? Oder war es einfach nur so eine Art Studienreise? Ja, nee, die Erfüllung aller Träume war es ganz sicher nicht, weil wenn man dann in Asien ist und die Verhältnisse sieht und dort rumreist, sieht man, dass vieles also einfach katastrophal ist. Ja, und nicht sehr erfreulich und viel Armut und krasse soziale Gegensätze und so weiter. Und die Umwelt zerstört ist, also die Verhältnisse sind in keiner Weise paradiesisch. Mhm. Aber ich wollte es halt kennenlernen, also ich wollte es auf jeden Fall kennenlernen und ich wollte auch die Unterschiede der einzelnen Länder und Kulturen kennenlernen und das finde ich, es war auch faszinierend. Also es ist schon, diese Kulturen haben schon trotz dessen, dass es ihnen in vieler Hinsicht schlechter geht als hier, doch auf der anderen Seite auch die Menschen, vor allem dann die Menschen, haben eine Faszination, eine Freundlichkeit, eine Offenheit, die du hier nicht mehr erlebst. Ja. Ich aber gerade deswegen, denke ich mir manchmal, also inwiefern sich so eine gewisse Boniertheit auch einschleicht, man halt nicht mehr an den essentiellen Dingen arbeitet, sondern halt oberflächlich, weil dahin schaukelt. Aber deine Besuche dort, haben die deinen Blick und dein Verhältnis zum Buddhismus oder deine buddhistische Perspektive nochmal verändert oder nochmal geprägt, neu geprägt? Ja, auf jeden Fall. Also erstens habe ich ein wesentlich realistischeres Bild gekriegt, was Buddhismus heißt in diesen Ländern. Was heißt das? In deinen Worten? Es ist menschelzehr. Okay. Das ist das eine. Also sagen wir es so, meine Abneigung gegen Katholizismus oder auch meine, gerade in Süddeutschland, also Wallfahrtsorte oder sowas, ja, das ist überhaupt nicht anders, ob das im Südschwarzwald ist oder in Oberbayern oder irgendwo in Tibet oder in Thailand oder so, es geht überall gleich zu, ja, es werden... Für viel Geld werden alle möglichen Schnickschnack-Devotionalien verkauft. Die Leute benehmen sich genauso kindisch und albern. Ja. Es hat nichts Heiliges. Nicht oder in Japan, ja, also auch in Japan selbst die Zen-Klöster. Das ist so ein Zirkus und hat überhaupt nichts Zen-mäßiges an sich. Aber da rollt der Rubel, ja. Das ist das folkloristische Motiv ja, der Religion. Ja, das ist einfach... Der Volksglaube ist einfach ganz anders als die Theorie und als die Lehre. Das heißt, also du hast die Theorie und die Lehre dort gar nicht so authentisch vorgefunden oder tütensuppenklar vorgefunden, wie du dachtest? Die triffst du kaum, ja. Aber wahrscheinlich hat es doch dann, gerade weil du halt selber nicht so ein Fan von solchen Sachen bist, hatte ich das dann wahrscheinlich dann wieder genau dahin zurückgeworfen, was jetzt eigentlich die Essenz von dem ist, was du eigentlich jetzt daran... Genau. Du als wichtig empfindest. Ja. Und das ist ja eher das spirituell nicht-körperliche, eher der philosophische Gedanke. Oder? Ja. Aber du kannst sie finden. Also es gibt eben doch Klöster, Orte, Akademien oder auch Universitäten oder sowas, wo diese Tiefe an Philosophie und Praxis und so weiter kennenlernen kannst. Ja, man muss es suchen. Oder auch die Lehrer, man muss diese Lehrer suchen. Läufst du denen nicht über den Weg. Das, was du auf dem Weg siehst, das ist Altötting, ja, sag ich immer. Okay. Ist so. Ja. Das ist ja sehr gut. Du bist auch diesen Platz irgendwie die tollste Gegend der Welt so. Ich war da und das war nichts Besonderes. Ja. Immer dieser Wort, es war nichts Besonderes. Ja, das war nichts Besonderes. Genau. Was ist nicht die Kritik, also degradiert in seiner Qualität, sondern einfach nur klar macht, dass es überall genau ist. Genau. Egal wie schön oder wie hässlich es ist, es ist immer das gleiche Kern. Also macht keinen Sinn, irgendwie ans Ende der Welt zu streben. Eben. Und du wirst, also ich meine, die andere Sache, ein anderer Effekt ist, du wirst toleranter. Ja? Du bist dann nicht mehr so abwertend und hier ist alles schlecht und dort ist alles gut. Im Gegenteil. Also ich muss sagen, ich habe Deutschland dadurch schätzen gelernt. Was natürlich auch wiederum interessante Rückschlüsse haben könnte zu dieser Frage, wie sich die buddhistischen Inhalte nun halt hier auch etablieren in den letzten Jahrzehnten. Ja. Also was davon ist jetzt tatsächlich das, was nicht nur Oberfläche ist und Lar pur lar quasi, sondern halt, was ist die Essenz dessen, wenn man das folkloristische Motiv vielleicht wegnimmt, was es wert ist, zu transformieren so oder zu transportieren. Ja. Genau. Ja, das ist es. Und da bin ich, muss ich sagen, relativ unzufrieden oder unglücklich, weil ich das Gefühl habe, es wird genau diese Oberflächlichkeit importiert. Ich meine, man braucht ja hier nur durch Berlin gehen oder hier durch Kreuzberg. In jedem zweiten Geschäft steht eine Buddha-Figur. Ob es eine Bank ist oder eine Beauty-Bar oder ein Friseurladen oder was auch immer. Überall Buddha-Figuren und es hat nichts damit zu tun, ja, gar nichts. Und du kannst auch gut meditieren und Buddhist sein, ohne eine Buddha-Figur zu haben. Und für eine Meditation brauchst du überhaupt keine Buddha-Figur. Ja. Egal in welcher Schule, ob du nur halt irgendwie visualisierst wie die Tibeter, dich als Buddha oder Bodhisattva, oder ob du ganz abstrakt ins Eingemachte gehst, wie im Theravada vielleicht in so einer alten Schule. Nee, es wird inzwischen also, und das ist halt schon, also wir haben als Europäer, wir haben ein kolonialistisches Verhältnis heute noch zu allen anderen Kulturen und Völkern. Wir beuten sie aus, wir plündern sie aus, importieren das hier und verkaufen es teuer. Ja, machen ein Marketing daraus, ein Geschäft. Und das ist halt die totale Verarschung. Eigentlich, Geschichte. Ja. Nur ich weiß manchmal nicht, ob ich ohne dieses Marketing, diese Verarschung überhaupt darauf gestoßen wäre. Das ist die Frage, ja, ja. Klar. Also schreien ja schon laut, ja, ja. Aber die Frage ist halt, was kommt bei dir an? Ja. Im Endeffekt, irgendwie, das ist aber auch, passt, finde ich, ganz gut zu diesem doch recht individuellen buddhistischen Ansatz, also dass du bei dir suchst und nicht bei den anderen, sondern also die Probleme hast du und die Lösungen kriegst du auch nur durch dich selbst und dann vielleicht ganz auf die anderen überschwappen. Ja? Aber auf jeden Fall, eins ist klar, die anderen sind nicht schuld. Also diese Grundeinstellung muss ja dann halt tatsächlich jeder Einzelne dann halt mitbringen. Weil sonst kannst du auch einfach nur T-Shirts tragen, genau, wo der Buddha drauf ist. Ja, und dann ist es auch gut. Ja, ja, ja. Aber muss man sich nicht drüber aufregen, sondern obwohl manchmal ist es peinlich, wenn man halt, ich habe jahrelang aus der Hip-Hop-Kultur heraus geglaubt, dass wenn Leute Baggy-Pants, also diese komischen Schlabberhosen, ne, und Basecaps und irgendwie so getragen haben in den 90ern, dass sie dann auch Hip-Hop sind. So. Das heißt, ich habe sie schon in einer Gleichheit mit dieser Kultur übereinander gelegt so, und habe sie auch entsprechend angesprochen oder so. Also, die als meinesgleichen bewertet und die haben einfach nur komisch geguckt, weil sie waren nur an der Mode interessiert. Punkt. Ja, und das ist ein Fehler tatsächlich, halt das gesamte Konzept dann halt irgendwie dann. Das heißt ja nicht, dass man vorsichtig werden muss, aber auf jeden Fall sollte man nicht zu viele Erwartungen daran halten. Nee, eben. Das stellt sich dann wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit raus, wie viel Fleisch da dran ist, wie viel Basis, wie viel Tiefe. Und man muss kritisch sein, also man muss wesentlich kritischer sein als wirklich gleichsam die Qualität zu finden. Ja, von der du nur eine vage Vorstellung hast, danach suchst halt. Ja. Aber immerhin hast du sie. Also wenn du sie nicht hättest, dann würdest du auch nicht danach suchen, weil du wüsstest gar nicht, dass sie existiert. Ja. Also ist halt dann nicht existent. Aber wir waren gerade jetzt genau an dem Punkt, du hast jetzt die Buddha-Figuren in Berlin, ja, an jeder Ecke erwähnt. Und das ist, du hattest vor kurzer Zeit mir erzählt, oder auch anderen halt in dem Gespräch, du wirst jetzt nach über 20 Jahren in Berlin deine Koffer packen. Genau. Ja. So, und ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass das auch eine Entscheidung ist, die aus unterschiedlichen, also die unterschiedliche Gründe hat, aber die Dinge verändern sich permanent. Und du hast hier echt prägend mitgearbeitet, also du warst also ja hier Mitbegründer, Vorsitzender der Buddhistischen Akademie Berlin. Ja. Hast, glaube ich, unterschiedlichste Gruppen mit aufgebaut, Praxisgruppen zum Meditieren oder auch vielleicht Gruppen, die sich dann halt aufgebaut haben im Sinne einer Gemeinschaft, einer Sangha. Genau. Das ist eine Deutsche Buddhistische Union. Der Rat der Deutschen Buddhistischen Union, die ja nun bundesweit agiert. Das heißt also, das Engagement hast du ja auch immer angenommen oder wahrgenommen, hast dich da beteiligt. Aber einige Dinge hast du jetzt halt tatsächlich abgeschlossen. Die Dinge verändern sich. Was sind jetzt, was war das als Ausschlaggebende, um jetzt wieder den nächsten Schritt dieser Reise zu machen? Deine Koffer tatsächlich auch geografisch zu packen und eigentlich wieder dahin zurückzukehren? Geht sozusagen in meine Heimat zurück. Ja. Gestartet bist. In den Südschwarzwald, ja. Aufs Dorf. Keine Lust mehr oder fühlt sich nicht mehr hier zu Hause? Oder? Also es gibt ja viele, viele verschiedene Möglichkeiten, warum man halt dann so Koffer packt. Ja, also das eine ist, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe hier irgendwie mein Geschäft erledigt und meine Aufgabe. Und es ist irgendwie ja so eine Sehnsucht, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Ja. Zu der Welt zurückzukehren, zu der Landschaft, zu den Menschen und mich da wieder langsam an den Anfang so ein bisschen zurückzubewegen. Wobei du natürlich dann halt, also du schließt einen Kreis damit, aber du bist ja nicht mehr der gleiche, der da weggegangen ist. Aber natürlich, ich komme als anderer wieder zurück. Ja. Und ich werde natürlich nicht alles aufgeben, sondern versuchen, das dann irgendwie zu verbinden miteinander und dort auch noch in bescheidenem Rahmen, viel, viel bescheidener als das, was ich die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht habe, da noch weiterzuwirken. Ja. Aber in einem kleinen Bereich und mit Freunden hauptsächlich, nicht mehr irgendwie groß und keine irgendwelchen Zentren, Seminarhäuser oder sonst irgendwas. Institutionalisierte Strukturen, nicht mehr unbedingt so, sondern eher tatsächlich etwas dezenter. Genau. Ja. Und wir haben und vor allem, was eigentlich für mich immer da war, also seit der Kindheit, das war auch etwas, was mich parallel zu all dem immer sehr geprägt hat, das war einfach die Natur. Also ich brauchte einfach die Nähe zur Natur. Ja, die hast du in Berlin jetzt nicht so. Und die hat man in Berlin nicht sehr. Die ist ja in Kreuzberg. Eben. Da muss man schon rausfahren dann. Genau. Und da, wo ich aufgewachsen bin, muss ich schon sagen, wenn ich so zurückdenke, das hatte wirklich diese Qualität. Und ich denke, das ist auch mein ganzes Leben irgendwie so was Tragendes gewesen. Also diese Naturnähe. Ja. Und das möchte ich einfach wieder intensiver erfahren und wahrnehmen. Mhm. Viel wandern, viel laufen, viel draußen sein. Praktizieren. Und praktizieren, ja, genau. Eigentlich haben wir den Kreis auch in einem Gespräch jetzt geschlossen. Mhm, ja. Ah, es gab noch eine Frage, die ich gerne gestellt hätte, aber ich will die jetzt nicht hinten dranhängen. Nee, so wichtig ist er auch nicht. Ich glaube, dieses Motiv der Reise. Ja, ich ja, glaube, das ja. haben wir ganz gut. Bitte, du. Nicht umschifft, sondern naja, das große die Reise, Meer der Möglichkeiten durchgeschifft. Reise ist eben unterwegs sein, im Leben unterwegs sein und nirgendwo. Also ich meine, und das ist im Grunde ja sehr buddhistisch, weil der Buddhismus sagt, es gibt nichts im ganzen Universum, was vollkommen ist, was perfekt ist, was, wo irgendein Ende ist, sondern wenn ein Ende ist, ist wieder ein neuer Anfang. Und es geht immer weiter, es gibt nichts Absolutes, ja. Nichts Absolutes, das ist das, was für mich so eine Kernaussage der ganzen Lehre ist. Es gibt nichts Absolutes, sondern es ist immer offen. Ja. Und insofern ist auch jetzt diese Rückkehr an meine Ursprünge ist jetzt nicht die Rückkehr zu irgendwelchen absoluten Werten, sondern es ist auch wieder ein neues Unterwegssein. Ja. Mal sehen, was mich dort erwartet. Eine Spiralbewegung genau. an den gleichen genau. Ort. Ja, ja, nicht denselben. Nee, ja. Ich glaube, dann beenden wir diese kleine Reise dann halt an dieser Stelle. Dann verabschiede ich mal auch die Hörer. Also ich hoffe, der eine oder die andere, die sich auch vielleicht für das Thema Buddhismus oder halt für die Person Franz Johannes Litsch interessiert, weil du tauchtest ja in der Vergangenheit doch mal hier oder da auf, hat vielleicht etwas erfahren, was er so noch nicht wusste. Das waren die Kiezbiografien mit der Ausgabe Nummer 16. Wenn ihr Interviews mit anderen Menschen zu anderen Themen hören wollt, schaut auf die Homepage www.kiezbiografien.de. Da sind mittlerweile dann 15 andere aufzufinden. Mein Name ist Lutz Borneberg. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und Johannes, vielen Dank. Und ja, tschüss. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank.